Abschnitt 29 von Andersens Märchen Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Anastasia Salocha. Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höhler. Vanjo und Glenjo. Einst lagen an der Küste Seelands draußen vor der höchsten Burg zwei waldbewachsene Inseln, Vanjo und Glenjo, mit Kirchdörfern und Höfen. Sie lagen nahe der Küste, sie lagen nah beieinander. Nun ist dort nur eine Insel. Eines Nachts war ein furchtbares Unwetter. Das Meer stieg, wie es seit Menschengedenken nicht gestiegen war. Der Sturm nahm an Heftigkeit zu. Es war ein Wetter wie im jüngsten Tage. Es krachte, als ob sich die Erde spaltete. Die Kirchenglocken wurden in Schwingung versetzt und läuteten ohne menschliche Hilfe. In dieser Nacht verschwand Vanjo in die Tiefe des Meeres. Es war, als ob die Insel nie gewesen wäre. Aber seit der Zeit sieht man in schönen Sommernächten bei stillem, klarem, niedrigem Wasser, wenn die Fischer draußen im Bund sind, um beim Licht der Fackel Aale zu stechen, mit scharfen Augen tief unter sich, Vanjo mit seinem weißen Kirchturm und den hohen Kirchhofsmauern. Vanjo wartet auf Glenjo, sagt die Sage. Man sieht die Insel, hört die Kirchenglocken tief unter läuten. Aber man irrt sich doch wohl. Es sind sicher die wilden Schwäne, die hier häufig auf dem Meere liegen und deren Stimmen klingen und klagen, als hörte man in weiter Ferne Kirchenglocken. Es gab eine Zeit, da noch viele alte Leute auf Glenjo sich jene Sturmnacht erinnerten. Und da sie selbst als kleine Kinder bei niedrigem Wasser zwischen den beiden Inseln mit Wagen gefahren sind, wie man heutiges Tags von der Küste Seelands unfern der Holstenburg nach Glenjo hinüberfährt. Das Wasser reicht nur bis zur Mitte der Rede. Vanjo wartet auf Glenjo, wird gesagt. Und es wurde zur Sage und zur Gewissheit. Mancher kleine Junge und manches kleines Mädchen lagen in stürmischen Nächten im Bette und dachten, heute Nacht kommt die Stunde, da Vanjo Glenjo holt. In ihrer Angst sprachen sie, ein Vater Unser, schliefen ein und träumen süß. Und am nächsten Morgen war Glenjo noch da mit seinen Wäldern und Könfelden, seinen freundlichen Bauernhöfen und Höpfengärten. Die Vögel sangen, die Hirsche sprangen, der Maulwurf roch kein Seewasser, wie weit der Rauch wühlte. Und doch sind Glenjos Tage gezahlt. Wir können nicht sagen, wie viele es sind, aber sie sind gezählt. Eines schönen Morgens ist die Insel verschwunden. Du warst vielleicht noch gestern unten am Strande, sahst die wilden Schwäne zwischen Seeland und Glenjo auf dem Wasser liegen, ein Segelboot mit vollen Segeln am Walddickicht vorbeigleiten, fühlst wohl gar selber zu Wagen hinüber, ein anderes Fahrzeug gab es ja nicht. Die Pferde stampften durch das Wasser, es plätschte um die Wagenräder. Du bist fortgereist, vielleicht nun ein wenig in die weite Welt hinaus. Du kommst nach einigen Jahren wieder zurück. Du findest dann den Wald von grünen Wiesen umschlossen, wo das Heu vor städtlichen Bäuerhäusern duftet. Wo bist du? Die Holstenburg glänzt freilich noch mit ihren vergoldeten Turmspitzen, aber sie liegt nicht mehr an der Bucht. Sie liegt nun weiter ins Land hinein. Du gehst durch den Wald, hinüber das Feld, an den Strand hinunter. Wo ist Glenjo? Du siehst keinen Wald vor dir, du siehst nur das weite Meer. Hat Vanjo Glenjo geholt, auf welches sie seit langem wartete? Wann war die Sturmnacht, in welcher es geschah? Wo die Erde erbebte, dass die alte Holstenburg viele tausend Schritt weit ins Land versetzt würde. Es war keine Sturmnacht. Es war an einem hellen, sonnigen Tag. Menschenklugheit warf Dämme ins Meer. Menschenklugheit blies das Wasser zwischen ihm fort, band Glenio fest an das feste Land. Die Bucht wurde zu einer üppigen Wiese. Glenio verwuchs mit Seeland. Die alte Bucht liegt, wo sie immer lag. Nicht Wanyo, holte Glenio, nein, Seeland war es, das mit langen Deichhammern zugriff und mit dem Atem der Pumpen blies und Zauberworte, Worte der Vermählung sprach. Und Seeland erhielt manchen Morgenland zur Morgengabe. Das ist die Wache. Sie ist urkundlich beglaubigt. Du hast den augenscheinlichen Beweis. Die Insel Glenio ist verschwunden. Ende von Wanyo und Glenio.